Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Ach mit einer Kurzfolge A. Wieder gibt's mindestens 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und schon geht's los mit Hinweis Nummer 1. Geboren am 11. Februar 1926, trat ich schon früh in die Fußstapfen meines Vaters und meines Großvaters. Standen die da noch drin? Das ist wirklich unter deinem Niveau. Ich habe jetzt gerade so eine Menschenpyramide vorgestellt. Vielleicht war es irgendwie ein großer Artist. Ja. So ein Kletterer. Herr Krone. So wie diese, ich glaube, es ist ein spanisches Ding, oder? Diese Personenpyramiden zu bauen. Das ist ein spanisches Ding? Das ist ein Volkssport in Spanien. Naja, also dieses, dass du sagst, ja, unten stehen 9 Leute. Und dann läuft unten ein Stier durch. Dann krabbeln da 6 Stück drauf, stellen sich auch wieder so stabil hin. Da drauf dann wieder 4, dann 2 und oben nochmal eine Person. Weißt du, was ich meine? 9, 6, 4, 2. Kannst du bitte einfach also, die einzig wahre Antwort sagen, und zwar, ich habe keine Ahnung, was du da. Aber ich stelle mir gerade vor, wie da dann unten ein Stier durchläuft und das Publikum und das Publikum alle mit Tomaten bewirft. Ja, und dann macht so ein Kegelgeräusch dann. Während sie Sangria aus Eimern trinken. Sehr gut. Ich glaube, ich gebe euch lieber mal Hinweis Nummer 2. Im Alter von 17 Jahren schloss ich mich dem bewaffneten Widerstand gegen die Nationalsozialisten an. Ich wurde schwer verletzt. Dem Tod entrann ich nur durch eine Bluttransfusion in einem amerikanischen Feldlazarett. Sag ich doch, es war ein Artist. Dominik, schläfst du? Nein, nein, ich wünschte, ich könnte. Ich habe keine Ahnung. Graf Dracula. Ja, genau. Dazu würde Hinweis Nummer 3 passen. Ich war Sammler von Jahrmarktorgeln. Ich trank das Blut meiner Feinde. Jahrmarktorgeln. Ich war Sammler von Jahrmarktorgeln. Was genau passt dazu Graf Dracula? Ist doch das Klischee, dass Graf Dracula auf seiner Burg immer so große Orgeln spielt. Aber eher so Kirchenorgeln. Eher so das Phantom der Oper? Ja, ach, das ist doch alles so ein bisschen vermischt. Das ist doch alles das Gleiche. Nee, also tatsächlich so Horror-Drops sind doch gern vermischt. Und wisst ihr, wer noch eine Orgel hatte? Stalin. Habt ihr den Anime zu Castlevania gesehen auf Netflix? Ja. Der ist unfassbar gut gemacht. Ja, super. Und mega blutig. Darf ich trotzdem meinen Hinweis Nummer 3 fertig lesen? Sehr ungern. Gut. Ich war Sammler von Jahrmarktorgeln, welche ich für größere Gesellschaften gerne spielte. Gott, ich kann echt nicht mehr an Leute denken, die Orgeln spielen. Ich kenne da jemanden aus der letzten Ach-Folge. Ah, schön. Hinweis Nummer 4. Jahrzehntelang unterhielt ich 3 Haushalte und lebte mit 3 Frauen zusammen. Auch geheiratet wurde zwischendrin. Die Ehe hielt über 70 Jahre. Ich war Macho und fand das gut. 70? Japp. Schon mal spektakulär. Okay. Juppie, hieß das. Ja, genau. Hatten wir Kurt Cobain schon? Wie oft du Juppie, hieß das schon gesagt hast, das ist auch so ein Running Gag. Ja, aber es ist schon immer der Verdacht mit, oh, jemand wurde ordentlich alt. Genau. Vielleicht was Juppie, hieß das. Das ist so ein Reflex, ich kann ja auch nichts dafür. Mhm. Denk ich an Juppie, hieß das in der Nacht. Bin ich um den Schlaf gebracht. Hinweis Nummer 5. Ich liebte Publicity. Damit hatte ich auch gar kein Problem. Zitat: Ach, Gott ist auch überall wohlbekannt, aber jeden Sonntag hängt sich der Dorfpfarrer an seine Glocken, um das Volk daran zu erinnern, dass Gott existiert. Hängt sich an seine Glocken? Oh, was ist denn für eine Formulierung? No lo sé. Stand in der Öffentlichkeit und hat Orgel gespielt. So viel weiter bin ich ziemlich, noch nicht. Ziemlich alt geworden, hat mehrere Frauen gleichzeitig am Start gehabt und ist 70 Jahre verheiratet. Und was war ein Spanier? Nee. Nett? Ich habe nichts von Spanier gesagt. Wie komme ich auf Spanien? Ich glaube, weil ich vorhin erwähnt habe. Spanisches Hobby war, die Ach Menschenpyramide. So. Genau. Meine Vermutung. Mal nachschauen. These? So These? Doppelpunkt? Also, es war kein Spanier. Vielleicht doch nicht. Wer weiß. Ich glaube, es war ein Spanier. Sind wir nicht alle ein bisschen spanisch? Hinweis Nummer 6. Mein Werk verglich ich selbst mit schlanken Mädchen in durchscheinender Bluse statt der üblichen Schönheiten in strammen Korsett. Hä? Mein Werk verglichen? Hugh Hefner. Nein. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das nicht. Der Typ, der die Super-Wixen gemacht hat, die Filme. Nein. Russ Meyer, genau, das wär's. Hinweis Nummer 7 könnte euch etwas näher bringen. Wenn ihr nicht so doof fährt. 1975 wurde ich zum Ritter der Ehrenlegion erhoben. Ich war die erste Person meines Berufsstandes mit solch einer Auszeichnung. Der letzte Lude? Der letzte Lude. Was? Kennst du nicht? Das, war das nicht eine Doku? Nein, das ist ein Film mit Lotto King Karl. Okay. Der Studen-Andi. Oh Gott, das klingt furchtbar. Oh Gott, ey, das ist aber ich glaube nicht, dass der Ritter der Ehrenlegion erhoben wurde. Das ist so geil, so voll der billige Zuhälter. Was geht denn? Oh Mann. Vor allem ein Zuhälter, der Orgeln sammelt. Jammerzorgeln. Oh Mann, oh also Mann. Also es war ein Sir Elton John. Der lebt doch noch. Geht ja, sogar, aber der geht sogar noch auf Tour. Orgel und Klavier und so, das passt doch zusammen. Oh Gott. Entschuldigung. Andrew Lloyd Webber, der lebt auch noch, oder? Nein, weiß ich gerade nicht, ob der noch lebt. Ich gehe mal stark davon aus. Hm. Aber es ist nicht Andrew Lloyd Webber. Hinweis Nummer 8. Eine Ratte hatte mich als Mentor. Oder sagen wir, eine Hommage an mich als Mentor. Kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, ihr denkt so viel nach, dass das Hirn gleich platzt? Hä? Jetzt muss ich an die Turtles denken. Splinter? Ist Splinter tot? Michelangelo? Donatello? Raphael? Nein, eine Ratte hatte Leon. Mich ja, als Mentor. Trotzdem muss ich an Turtles denken. Also ich war nicht der... Also nicht die Ratte war mein Vorbild, sondern andersrum. Eine Ratte hatte mich als Mentor. Also nicht 1:1, sondern eine Hommage an mich. Wie hieß der Koch bei Ratatouille? Naja, der ist tatsächlich neulich gestorben, dieser Sternekoch, der französische, habe ich vergessen wie. Hat er Orgeln gesammelt? Ist es der? Oh, der könnte es echt sein, der ist gestorben. Namen. Na, verdammt. Jupard. Bernouille. Bolognese. François. Ratatouille. Hinweis Nummer 9. Kochsendungen wurden mir zum Graus. Ich habe mein Leben lang gearbeitet, dass die Köche hinterm Herd hervorkommen und ans Licht kommen. Aber jetzt muss ich daran arbeiten, dass sie wieder an den Herd gehen. Also ja, ist definitiv der, ja, aber kein, ich weiß den Namen auch nicht. Kein Grund, meinen Namen hier in den Schmutz zu ziehen, ja. Köche sind mir ein Kraus. Ja, das ist der, weil ja, die Ratte von Ratatouille. Ja, das ist natürlich der, aber was weiß denn ich, wer da das Vorbild war? Ein französischer Sternekoch. Ja, wie heißt er denn? Ach, fick die. Jacques Pierre. Insert Klischee, French Name. Luke. Hinweis Nummer 10 und ich höre zu Hause die Zuhörerinnen und Zuhörer im Auto schreien. Ich über Frauen in meinem Gewerbe. Sind gute Köchinnen, aber keine guten Chefköchinnen. Also er hat auch Frauen ausgebildet, aber hatte da eine sehr, sagen wir, deutliche Meinung in die Richtung. Aber ist das nicht so ein etwas ungeschriebenes Gesetz, dass man mit dem 10. Hinweis schon sehr deutlich den Leuten auf die Sprünge hilft? Nee, ja. Wir wissen es doch schon und längst. Damit mache ich aber spätestens klar, dass es ein Koch ist. Also sozusagen vorher war ja nicht unbedingt klar, dass es ein Koch ist. Lesen wir nochmal den Hinweis vorher vor, wo das Köche sind mir ein Kraus fiel. Nein, er hat gearbeitet, dass die Köche hinter dem Herd hervorkommen. Naja gut. Also könnte man jetzt noch denken, vielleicht Medien. Ja, ich habe aber ein Kochtrauma. Es war implizit. Okay, Hinweis Nummer 11. Mein Restaurant gilt unter Gourmets als muss man mindestens einmal im Leben besucht haben. Michelin. Das waren die Sterne, die er gekriegt hat und davon auch ziemlich viele. Ihr wisst doch jetzt langsam, dass ich bei diesem Erfinder Spiel echt des, scheiße bin. Er war Erfinder des Chicken Eimers. Nein, Quatsch. Chicken Eimers. Er folgte auf Twitter 5 Herbs und den Spice Girls. Hinweis Nummer 12 und das ist auch der letzte. Hinweis Nummer 12, wo sind wir denn? Ich war nicht Begründer, aber wichtiger Mitstreiter der Nouvelle Cuisine, französischer Küchengott und Marke. Fleisch und Fisch weniger durchgaren, Soßen nicht mit zu viel Mehl binden, Aromen konzentrieren und Gewürze nur einsetzen, um den Eigengeschmack der Speisen hervorheben. Herr Mondamin. Nein, noch letzte Ratevorschläge. Ich weiß es schon ewig, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Ich hab's, wenn du sagst, dann drehe ich am Rad. Der Vorname ist Paul. B? Chirp, chirp, chirp. Paul Bocuse haben wir gesucht. Der heißt den Ratatouille sogar. Nee, da heißt ähnlich. Der. Der ist irgendwie auch Bocuse oder so. Warte mal, da heißt der. Der Vor- und Nachname sind dann auch wieder nur Buchstabendreher. Das ist auch so ein alberner Gag. Also Ratatouille ist echt ein ganz toller Film. Ja, Gusteau heißt der, glaube ich. Und Auguste Gusteau. Gusteau. Ja. Und können wir Ratatouille spoilern? Also bitte, wir spoilern jetzt in 10 Sekunden Ratatouille. Ach, jetzt, Alter, raus nicht, damit. Nicht gespoilert haben will, der hat bis der jetzt abgeschaltet. Der wichtigste jetzt kulturelle, nein, also das ist quasi, also diese Ratte frönt ihrer Leidenschaft im Kochen und am Schluss, du hast halt dieser Bösewicht, im Film ist im Prinzip ein verbitterter Kritiker, ja. Also Essenskritiker. Ja. Das ist eine der schönsten Szenen in meinem ganzen Leben, weil sie am Schluss ihm dann Ratatouille servieren. Eigentlich ein ganz einfaches französisches Gericht. Also quasi ist es im Prinzip nur ineinander geschlichtete, virtuos ineinander geschlichtetes Gemüse. Ja, letztendlich. Ist wie so eine Art Eintopf, so ein ganz leichter. Genau. Und das ist so eine schöne Szene, weil er hat dann so einen mega Kindheitsflash kriegt. Ja. Du hast dann so einen Einschub, wie er quasi an seine Kindheit zurückdenkt, als er sich das Knie aufgehauen und seine Mama macht ihm Ratatouille. Ja. Und das ist so eine schöne Szene, das ist der Wahnsinn. Und er war voll so die ganze Zeit so ein verbitterter Beamtentyp, der einfach alles so abgewatscht hat. Ja. Und in dem Moment fängt er dann sogar das Weinen an. Ich will es glauben. Und es ist doch auch so nett, dass der, ich bin mir nicht sicher, ich habe den Film nur einmal gesehen, aber ist es nicht, dass er dann total wieder Lust am Essen gewinnt? Ja, ja, und er ist die ganze Zeit so mega hager und dann nimmt er sogar ganz schön zu. Der managt den Laden dann auch mit und so genau. Weiter und so fort. Aber ich glaube, wir sollten einfach on the positive note enden. Habe ich es jetzt eigentlich gelöst? Nein. Schade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.